Auf dem Wallfahrtsberg gibt es auch Mütter Gottes wie überall im Eichsfeld. Vor allem aber ist es der Berg des Gehülfen. Dieser, unser Gehülfe, hängt am Kreuz nicht als leidend bekannter Schmerzensmann, sondern als entspannter König, mit Herrscher statt mit Dornenkrone. Keiner wird von ihm verlassen, alle wird er lieb umfassen. Der Salvator, der Sante Hulpe, der heilige Gehülfe gab dem Berg den Namen, nicht den ersten. Wie man hören muss, hat auch hier Bonifatius eine Donaueiche gefällt, um den Kult unserer Vorfahren zu sabotieren. Wenngleich heute Franziskaner ein kleines Kloster bewirtschaften, fand ich nichts zu trinken. Überhaupt hatte ich ein paar Devotionalienhändler erhofft, wie in 14 Heiligen oder in Kevela, von einer Klosterbrauerei wie auf dem Kreuzberg oder in Andex gar nicht zu träumen. Dabei standen Bierbänke bereit, waren Lautsprecher in Bäume gebunden, gab es schöne, schmerzensreiche für das fromme Auge, aber keine Menschen, kein Bier.